braucht dieses am Limit sein. Meine Arbeitszeiten sind bei der Musik viel schlimmer. So, aber das ist das, genau das ist das Coole. So, man lebt dafür richtig. Das ist, das, du, wenn du das sagst, dass du Musik machst, dann heiratest du die Musik praktisch. Du hast keine Zeit mehr für andere Dinge. Du musst das tun. Und genau das ist das, was ich will. Ich möchte das machen und ich möchte es mein Leben lang machen können. think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new last for you. Don't think about it. Done saying, I'm done playing. Last time is on the outro. Stuck in the house, need to get out more. I've been stacking up like I'm fundraising. Most people in my position get complacent. Wanna come places with star girls and they end up on them front pages. I'm quiet with it, I just ride with it. Moment I stop having fun with it, I'll be done with it. I'm the only one that's putting shots up and like a potluck, you need to come with it. Don't run from it. Like H-Town in the summertime, I keep it 100. Met a lot of girls in my times there and word of Paul Wall, not one fronted. I was birthed there in my first year, man, I know that place like I come from it. Backstage at warehouse and 09 like it's one coming. Fuck that, is anyone coming? Before I show up there and there's no one there. These days I could probably pack it for like 20 nights if I go in there. Back rub for my main thing, I've been stressed out. Talking to her like back then they didn't want me, I'm blessed now. Talking to her like this drop and a million copies get pressed out. She tell me take a deep breath, you too worried about being the best out. Don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush it through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new last for you. Don't think about it. Someone go tell Noel to get it backwards. Money got my whole family going backwards. No dinners, no holidays, no nothing. This issue's at hand and we're not discussing. I did not sign up for this. My uncle used to have all these things on his bucket list. And now he's acting like, oh well, this is life, I guess. Nah, fuck that shit. Listen, man, you can still do what you wanna do. You gotta trust that shit. Heard once that in dire times when you need a sign, that's when they appear. Guess since my text message didn't resonate, I just say it here. I hate the fact my mom cooped up in the apartment, telling herself that she's too sick to get dressed up and go do shit. Like that's true shit. And all my family from the M town that I've been around start treating me like I'm him now. Like we don't know each other, we ain't grow together, we just friends now. Shit got me feeling pinned down. Pick the pen up or put the pen down. I'm writing to you from a distance like a pen pal, but we been down. Don't think about it too much, too much. Thank you. life just all clicks together. Sag mir, was du fühlst, Manu, jetzt oder Ende. Die Tage, an denen ich dachte, du wirst mich betrügen, ist weit über jede der Zahlen im Namen meiner Textdokumente. Ist nichts gegen alles von dem, was in meinem Kopf ist, und nichts über meine Lippen. Darf, sag, was du willst, und du weißt, ich hab recht, wenn ich sag, keiner weiß, wie ich gelitten hab wegen dir. Okay, Problem gelöst, ich weiß, so geht's, wenn die nächste Ho geht, weiß ich, dass ich nie wieder zu große Stücke oder Geld, was auf ihr Wort liegt, und ich wette mit dir. Ich hör dir nicht hinterher, weil du es selber musst, weil du weißt, dass ich eigentlich alles bin, nur kein einziges Stück selbstbewusst mehr. Nie wieder sagt mir jemand selbst, dass mein Lachen mir gefällt. Fühl mich, als ob ich am Boden liege, keiner, der mich hält. Weil du wieder einen Typen von deinem Handy anschreibst, und er sendet dir ein XO, XO, XO, XO. Und er sendet dir ein XO, XO, XO, XO. Und er sendet dir ein XO, XO, XO, XO. Und du sendest ihm ein XO, du machst mich verrückt, du machst mich verrückt. Okay, denn heute braucht man keiner zu leben. Bin in meiner Welt gefangen, ist keinen rein und bin sicher nie wieder mit jemand down, um zu reden. Sag so einen Leuten, fuck mich nicht ab, alles weil ich so enttäuscht bin, was dich betraf. Und hab ich noch ein Problem wegen dir, dann erzähl ich es einfach den ganzen Freunden, die ich nicht hab. Doch von denen du nie runter bist, red ich danach einfach alles unter den Tisch. Und wenn mich jemand fragt, ob wir zwei noch sind, sag ich ihm, ich hab dich und du hast mich. Schon Jahre keinen tieferen Schlaf, hab mich in den Menschen verliebt, der du warst. Mich hast du nur niedergemacht, und was ich damals von dir hören wollte, hast du mir nie wieder gesagt. Liebeserklärung vom Fließband, entschuldigt für die Dinge, die ich nie tat. Und wenn du mir wieder mal sagst, wie sehr du mich liebst, denke ich nur noch, du liest ab. Ständig sagst du, dass ich ein Fehler war, und du schreist und du drehst am Rad, weil es für dich nur Probleme gab. So wie jeden Tag, denk ich jedes Mal. Nie wieder sagt mir jemand selbst, dass mein Lachen mir gefällt. Fühl mich, als ob ich am Boden liege, keiner, der mich hält. Bis mich wieder ein Groupie von ihrem Handy anschreibt, und sie sendet mir ein XO, XO, XO, XO. Und sie sendet mir ein XO, XO, XO, XO. Und sie sendet mir ein XO, XO, XO, XO. Und ich sende ihr ein XO. Ich mach dich verrückt, ich mach dich verrückt. XO. All I on my way. No stems, no seeds, please. That's really all I need. That's really.